Wie Vitamin, Mineralien sind Chemikalien, das Vorkommen in wenig Mengen in unserem Essen und Getränke. Vitamin sind unversichtbare für Gut Gesundheit und normales Wachstum und Entwicklung. Jedoch Vitamin nicht liefern Energie. Unser Mensch Körper kann Match Vitamin SELBST/ mit Ausnahme von Vitamin D, aber das ist ausreichend für Jeden und unter allen Bedingungen.